Kapitel 11. Mein Sieg über Angst und Armut. Ich betete. Ich weinte. Ich schrie zu Gott. Mein Herz musste sich mit so vielen Fragen, Ungewissheiten und Ängsten auseinandersetzen. Aber dann kniete ich irgendwann mitten auf der Straße nieder und betete: Gott, ich werde gehorsam sein und alles tun, um was du mich bittest. Ich werde meine Arbeit aufgeben. Aber ich habe total Angst, dass meine Familie hungern und wir obdachlos sein werden. Wenn du dich um mein Herz kümmerst und mich von der Angst vor Armut befreist, werde ich morgen früh als allererstes gleich meinen Job kündigen. Als ich in dieser Nacht dort mitten auf der Straße kniete und mit meinen Ängsten am Ringen war, kam kein Zeichen vom Himmel, kein Engel redete zu mir, auch Jesus erschien mir nicht. Aber etwas Wunderbares geschah. Der Geist Gottes berührte mich tief in meinem Herzen und befreite mich von diesem Armutsgeist. Ich ging ins Hotel zurück und schlief friedlich ein. Ich konnte es kaum erwarten, am Morgen aufzustehen und meine gut bezahlte Arbeitsstelle zu kündigen. Mein Herz war voller Frieden und unbeschreiblicher Freude. Als ich zur Arbeit kam, sagte ich meinem Ausbilder, dass ich jetzt sofort kündigen würde. Die gesetzliche Kündigungsfrist betrug 2 Wochen. So sagte ich zu ihm: Ich kündige sofort, werde aber die 2 Wochen noch weiter arbeiten. Er erwiderte, dass das nichts mit ihm zu tun habe. Ich solle das mit der Zentrale regeln und dort anrufen. Also machte ich das. Als ich meinen Chef am Telefon hatte, fragte er mich, wer mir einen besseren Job angeboten hätte. Er sagte: Bitte kündigen Sie nicht. Wir werden mit dem Gehalt, das Sie Ihnen angeboten haben, mithalten, egal wie hoch. Ich antwortete ihm: Ich hätte keinen anderen Job angeboten bekommen, sondern würde kündigen, um im christlichen Bereich ohne Bezahlung zu arbeiten. Er tat alles in seiner Macht Stehende, um mich zu überzeugen, doch im Unternehmen zu bleiben. Als nichts fruchtete, sagte er schließlich: Sie haben eine Frau und 2 kleine Kinder. Das können Sie nicht machen. Haben Sie Ihrer Frau gesagt, dass Sie kündigen? Ich sagte ihm, dass ich es meiner Frau noch nicht erzählt hätte, aber dass das gar kein Problem wäre. Wenn ich heute nach Hause kommen und ihr sagen würde, wir ziehen nach Afrika, dann würde sie einfach die Koffer packen und sich auf den Umzug vorbereiten. Er bat mich dann weiterzuarbeiten, bis die Unternehmensleitung meinen Fall besprechen und sich mit mir in Verbindung setzen würde. 2 Stunden später kam der Rückruf. Mein Chef sagte, sie hätten gemerkt, dass es ihnen nicht gelingen würde, mich umzustimmen. Sie seien mit meiner Arbeit in den letzten 2 Jahren sehr zufrieden gewesen und bedauern es, dass ich ihr Unternehmen verlasse. Sie hätten beschlossen, mich direkt zu meiner Familie zurückkehren zu lassen und sie würden mir mein volles Gehalt noch für die nächsten 4 Monate weiterzahlen. Voller Freude kam ich zurück ins Hotel. Ich packte meine Sachen und überraschte dann meine Frau und meine Kinder, indem ich plötzlich ganz unerwartet zu Hause auftauchte. Die nächsten 2 Jahre lebten wir ohne Gehalt und ohne jemanden um Geld zu bitten. Ich könnte ein weiteres Buch darüber schreiben, wie unser Glaube getestet wurde und Gott uns viele Male übernatürlich versorgte.